8D. Объедините предложение, используя предлоги, управляющие винительным падежом. Zunächst ein Beispiel. Wir sind in der Stadt. Wir fahren mit der Straßenbahn. Durch. Wir fahren mit der Straßenbahn durch die Stadt. Jetzt sind Sie dran. Wir haben keine Eintrittskarten für den Vortrag. Wir können ihn nicht hören. Ohne. Ohne Eintrittskarten können wir den Vortrag nicht hören. Er kocht Abendessen. Er braucht Gemüse und Fisch vom Markt. Für. Für das Abendessen braucht er Gemüse und Fisch vom Markt. Silvia schlägt vor, heute Abend ins Kino zu gehen. Martin ist nicht einverstanden. Gegen. Martin ist gegen den Vorschlag, heute Abend ins Kino zu gehen. Перефразируйте предложение, используя неопределенные местоимения. Er kann sich den Vortrag nicht entgehen lassen. Mann. Man kann sich den Vortrag nicht entgehen lassen. Ich habe die Bücher gefunden. Nichts. Ich habe nichts gefunden. Die Schweizer Bürger waren für den Vorschlag. Viele. Viele waren für den Vorschlag. Die Züricher waren dagegen. Alle. Alle waren dagegen.